Byte FM. Es ist 13 Uhr. Ahoi, ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Mein Name ist Henning Tudor Kasbohm und mit dabei ist diese Woche unter anderem einer der Songwriter dieses Songs von Boy Pablo. Hey Girl. Nicolas Pablo Rivera Munoz, alias Boy Pablo, norwegisch-chilenischer Singer-Songwriter. Mitgeschrieben hat an diesem Song von Boy Pablo ein gewisser Esteban Munoz, der jetzt sich anschickt, aus dem großen Schatten seines kleinen Bruders zu treten. Denn Boy Pablos Bruder macht jetzt als Bob Jr. selber Musik, hat sich dafür in Kalifornien angesiedelt und ja, will es jetzt solo probieren, aber so ganz solo eben auch nicht. Bei manchen Stücken sind Gäste dabei, bei den meisten sogar. Best Coasts, Bethany Cosentino ist dabei, dann May, Alfie Templeman. Aber bei einem Song, der kürzlich unser Track des Tages von seinem Album Friends Volume 1 war, da ist er dann doch mehr oder minder alleine. Sunshine, hier ist Bob Jr. Sunshine, damn it, how I miss you. I just wanna be with you night and day. In the summer, while it rains. Sunshine, damn it, how I miss you. Why you have to be so far away? One, 2 minutes ago, you stopped by to go look. coffee just isn't the same without you, my sweet flame. FM. Nomads aus dem 1996er High Lamas Album Hawaii, das für mich die definitive LP des Projekts um Sean O'Hagan ist. Die High Lamas haben sich ja, in ihrer eigenen klanglichen Welt eingerichtet. Klangliche Welt aus Synth-Blubbern, Weird Folk und Sunshine-Pop-Elementen und viel Beach Boys, gerade aus Brian Wilsons experimentelleren Phasen, hört man da. Und daran hat sich auch lange nichts getan. Die Alben hatten eigentlich alle ungefähr diesen Sound, bis Sean O'Hagan dann im Lockdown TikTok entdeckt hat. Und da hat er tatsächlich Sachen aufgeschnappt, die sich gut integrieren lassen in den Sound, aber doch hörbar anders klingen. Kürzlich unser Track des Tages, denn Tracks des Tages heißt ja auch diese Sendung auf ByteFM. Es geht um die Tracks des Tages der letzten Woche. Hi Lamas, Sisters, Friends. Got a shakuhachi, made it in Osaka. Play it to the strangers who pass and pray on their phones. Got a dog beside me, she's the best she can be. Likes my shakuhachi and sings all the tunes and sings all the tunes. Come brothers, come brothers, sisters, sisters, show us what we take away. What's your coda gonna say? Chakota gonna say. What's your coda gonna say? Sisters, friends, started nice and early. Set out on a journey. Took it to the island where time doesn't change and stuff stays the same. Watch the night tide turning. Scented candles burning. Seabirds up the island find their escape for shadows and shapes. Come brothers, come sisters, and show us what we take away. What's your coda gonna say? What's your coda gonna say? Sisters, friends. Beside me, she's the best she can be. Likes my shakuhachi and sings all the tunes and sings all the tunes. Come brothers, come sisters, and show us what we take away. What's your coda gonna say? What's your coda gonna say? Let me in. Deep in the heart, deep in the heart. Ethan Hawke immer statt Deep in the Heart. Das ist Bullion featuring Carly Rae Jepsen. Und Bullion, der hat sich ja 8 Jahre Zeit gelassen seit seinem letzten Album Loop the Loop. Hat zwischendurch lange in Portugal gewohnt, ist mittlerweile wieder in London zurück, aber betrachtet das Leben in Portugal rückblickend als Phase der Befreiung. Ist mit dem Gefühl in die Heimat zurückgekehrt, dass ein Zynismus der Suche nach Warmherzigkeit gewichen ist und bringt jetzt bald das nächste Album raus, im April, Affection heißt es, hat einige Features drauf, wie das eben mit Carly Rae Jepsen oder auch ein Frohgemuter-Song von Panda Bear vom Animal Collective, der lebt ja auch in Lissabon. You came in for this. Byte FM. An Instant, System Exclusive, die Band, die wir hier gehört haben, die verstehen sich als Band mit, zweiköpfige Band mit einem Arm voller Minisynths, die herzzerreißenden Pop mit großgeschriebenem P und mehr als nur einem Hauch Postpunk macht, wollen sich da aber nicht der Ästhetik der Maschinen unterwerfen, sondern konterkarieren das eben mit einem Ansatz, wo die Musik mit Synths erzeugt wird, der Gesang aber aus einem, wie Sie sagen, Singen für die billigen Sitze Ansatz stammt. Finde ich ganz schön formuliert. Und die bringen bald ein neues Album raus, auch wenn die Maschinen da tatsächlich ein bisschen störrisch wohl waren, als sie das auf einer portugiesischen Insel aufgenommen haben. Aber es hat geklappt, kommt raus im Mai. Kürzlich unser Track des Tages aus dem Album Click. Der Song Click von System Exclusive. Did you mean what you said when you said you want me? Are you aware of the charge of it? I've been Lake. Das sind System Exclusive. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. System Exclusive haben ihre neue LP Click auf den Azoren aufgenommen. War eine eigentlich ganz schöne Idee, aber die Maschinen, ihre Synths und Kabel und Computer und so weiter, die streikten, murksten oder haben ganz den Dienst versagt. Es schien verhext. Aber dann mit K. Dylan Edridge von OC's Platten und Ty Segall Platten bekannt, haben sie die Platte gerettet. Besondere Beziehung zu den Maschinen hat auch Discovery Zone, hier mit Mall of Love. Love, das ist Discovery Zone, das Projekt der in Berlin wohnhaften New Yorkerin J.J. Weil. Kennt man auch als Bassistin der Band Fenster. Und Weil hat auf ihrer Debüt-LP Remote Control so ein bisschen mit den Zukunftsverheißungen der 80er und 90er gespielt. Nicht nur so ein bisschen, sondern ganz stark. Und auf ihrer bald erscheinenden LP Quantum Web, da geht sie so richtig ins Herz der Maschine. Das war gerade ein Vorab-Song daraus. Und geht auch in die nähere Zukunft. Quanteninternet soll ja das neue Ding sein. Daraus eine ja, sehr Upbeat-Single Paradise, kürzlich unser Track des Tages. FM. Angle of the Dangle, das ist Grande Mahogany. Den kannte niemand, bevor der Musik-YouTuber Anthony Fantano sein Debütalbum rezensiert hat. Ich auch nicht. Und Fantano war schockiert, dass nicht mehr Leute die Musik dieses finnischen Funketeers feiern. Ich habe mal das angehört. Ich teile seine Meinung total. Ist stilistisch breit aufgestellt, aber das Grundgerüst ist auf jeden Fall der Funk. Oft in so einer rockigeren Sly Stone oder später D'Angelo-Variante, so ein bisschen psychedelisch. Kürzlich unser Tag des Tages auf Byte FM, Thundercurls. A mother to a pregnant love of the time. I have tasted love not meant to be mine. A mother to a pregnant love of the time. Betty, looking at you, girl, you make me sweat. sweaty. Das waren ja fast Turk-artige Synths hier auf dem Debütalbum. Also Grande, As from Grande, Mahogany. Ansonsten finden wir da viel Funk, auch ein bisschen Hardrock, Hip-Hop oder Afrobeat. Und in manchen Momenten, da klingt der finnische Musiker, als wäre Jimi Hendrix der erste New Romantic gewesen. Well, I hope you're receiving me on earth. Evan Finds the Third Room. Das ist für die Verhältnisse der texanischen Band Krung Bin schon ziemlich viel Gesang. Aber sie versuchen gar nicht so Hits zu schreiben mit auffälligen Vocal Hooks, sondern erzeugen eine Atmosphäre. Und wer sich dem Sog hingibt, der wird mit einem steten Quell wohltuender Ohrwürmer belohnt. Im April erscheint ihr viertes Album A La Sala. Erste Vorab-Single war tatsächlich auch ein Instrumental. Und sehr viel schöner ist die zweite Single, May 9th. Unfassbar tolles Trio Krung Bin. Die Stärke der Band besteht eindeutig im Understatement. Und bald bringen sie ihr viertes Album raus. Und von Krung Bin ist dann auch der letzte Song für diese Ausgabe Tracks des Tages hier auf ByteFM. Gleich geht's dann weiter mit Lukas Hart und Indigo. Oder wenn ihr die Wiederholung am Montagmorgen hört, dann kommt jetzt Ausloten mit Live Good Show. Und am Dienstag das ByteFM-Magazin. Und das hier sind Krung Bin zusammen mit Paul McCartney, der den Song ursprünglich mal geschrieben hat. Pretty Boys. Mein Name ist Henning Tudor Kasbohm. Bis bald. Ciao. Thank you. Byte FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler. Liebe Freundinnen, liebe Freunde von Byte FM, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Euer Beitrag im Verein Freunde von Byte FM sorgt dafür, dass wir senden und unser Programm stetig verbessern können. Als Freundinnen und Freunde von Byte FM braucht ihr Trailer wie diesen übrigens nicht zu hören. Ihr könnt einfach auf unseren exklusiven Stream wechseln für Byte FM Fördermitglieder. In höherer Klangqualität und trailerfrei. Aber da ihr mich jetzt hört, noch einmal in aller Form, danke. Ohne euch kein Byte FM.